Erster David und die Heeresobersten wählten die Nachkommen von Asaf, Jeduthun und Heman aus, damit sie Gott mit Musikinstrumenten dienten. Zweiter die Söhne von Asaf standen unter seiner Leitung und machten Musik, während Asaf selbst den Anweisungen des Königs folgte. Dritter Jeduthun wurde von seinen 6 Söhnen unterstützt, die gemeinsam mit ihm die Harfe spielten, um dem Herrn zu danken. Vierter Heman hatte viele Söhne, darunter Bukia, Matanja und Osiel, die alle für den musikalischen Dienst im Tempel vorgesehen waren. Fünfter Gott hielt sein Versprechen gegenüber Heman, dem Seher des Königs, und schenkte ihm 14 Söhne sowie 3 Töchter, damit er an Macht gewann. Sechster alle diese Musiker arbeiteten unter der Aufsicht ihrer Väter im Tempel, wobei sie Zimbeln, Harfen und Zithern für den Gottesdienst nutzten. Siebter die Gesamtzahl der Musiker betrug 288 Personen, die alle sehr erfahren waren und die Lieder für den Herrn perfekt beherrschten. Achter sie warfen Lose, um die Dienstordnung festzulegen, wobei Lehrer und Schüler sowie Junge und Alte gleich behandelt wurden. Neunter das erste Los fiel auf Josef aus der Familie Asafs, während das zweite Los an Gedalia ging, wobei beide Gruppen 12 Männer zählten. Zehnter das dritte Los fiel auf Sakur, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern eine Gruppe von 12 Personen bildete. Elfter das vierte Los ging an Jisre, der ebenfalls mit 12 Verwandten für den Dienst im Tempel verantwortlich war. Zwölfter als fünftes wurde Netanja gezogen, wobei auch er von 12 Familienmitgliedern bei seiner Arbeit unterstützt wurde. Dreizehnter das sechste Los fiel auf Bukia, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern insgesamt 12 Männer umfasste. Vierzehnter danach wurde Jesarela als siebter gewählt, der gemeinsam mit 12 Verwandten den Heiligen Dienst antrat. 15. Das achte Los fiel auf Jesaja, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern eine Gruppe von 12 Personen leitete. 16. Als neuntes wurde Matanja bestimmt, der ebenfalls mit 12 Familienmitgliedern für die Musik zuständig war. 17. Das zehnte Los ging an Simei, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern insgesamt 12 Männer umfasste. 18. Danach fiel das elfte Los auf Azarel, der gemeinsam mit 12 Verwandten seinen Dienst im Tempel verrichtete. 19. Das zwölfte Los wurde für Hasabja gezogen, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern eine Gruppe von 12 bildete. 20. Als 13. wurde Subael gewählt, der ebenfalls mit 12 Familienmitgliedern für den Gesang verantwortlich war. 21. Das 14. Los fiel auf Matitja, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern insgesamt 12 Männer zählte. 22. Danach wurde Jeremoth als 15. bestimmt, der gemeinsam mit 12 Verwandten den Dienst übernahm. 23. Das sechste Los fiel auf Hanania, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern eine Gruppe von 12 Personen leitete. 24. Als 17. wurde Josbekasa gewählt, der ebenfalls mit 12 Familienmitgliedern für die Musik zuständig war. 25. Das 18. Los ging an Hanani, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern insgesamt 12 Männer umfasste. 26. Danach fiel das 19. Los auf Maloti, der gemeinsam mit 12 Verwandten seinen Dienst verrichtete. 27. Das 20. Los wurde für Eliata gezogen, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern eine Gruppe von 12 bildete. 28. Als 21. wurde Hotir gewählt, der ebenfalls mit 12 Familienmitgliedern für den Gesang verantwortlich war. 29. Das 22. Los fiel auf Gedalti, der zusammen mit seinen Söhnen und Brüdern insgesamt 12 Männer zählte. 30. Danach wurde Mahasiot als 23. bestimmt, der gemeinsam mit 12 Verwandten den Dienst übernahm. 31. Das 24. Los fiel schließlich auf Romamti-Eser, der zusammen mit 12 Familienmitgliedern die Liste abschloss.